Meine Damen und Herren, mir ist von meinem eigenen Metier, von der Musik her, die Forderung sachlicher Zuständigkeit im Gegensatz zu losgelassener, materialfremder Ästhetik selbstverständlich. Von einer Schule, die zu Adolf Loos ebenso wie zum Bauhaus in nahen personellen Beziehungen stand und sich den Bestrebungen der Sachlichkeit geistig in vielem verwandt wusste. Aber ich kann nicht die mindeste Kompetenz in Dingen der Architektur beanspruchen. Wenn ich trotzdem über Funktionalismus spreche, so kann ich mich allenfalls auf die Ansicht von Adolf Loos berufen, ein Kunstwerk habe niemandem zu gefallen, das Haus aber sei, und ich zitiere wörtlich, einem jeden verantwortlich. Ich weiß nicht, ob dieser Satz zutrifft, brauche indessen kaum päpstlicher zu sein als der Papst. Das Unbehagen, das mich beim zentraleuropäischen Wiederaufbaustil befällt und das gewiss viele von Ihnen teilen, bewegt mich, der dem Anblick derartiger Bauten nicht weniger ausgesetzt ist als ein Fachmann, nach dem Grund zu fragen. Überdies konvergieren heute, wie nicht ich zu entdecken brauchte, die verschiedenen Kunstgattungen. Das Gemeinsame von Architektur und Musik hat man längst in einer bis zum Überdruss wiederholten Pointe ausgesprochen. Indem ich, was ich sehe, zusammenbringe mit dem, was ich von den Schwierigkeiten der Musik weiß, verhalte ich mich vielleicht doch nicht ganz so unverbindlich, wie nach den Regeln der Arbeitsteilung zu erwarten wäre. Dabei muss ich eine größere Distanz einnehmen, als Sie mit Fug erwarten. Doch scheint es mir nicht außerhalb jeder Möglichkeit, dass es zu Zeiten, vor allem in latenten Krisensituationen, einiges Gute hat, von den Phänomenen weiter sich zu entfernen, als es das Pathos technischer Zuständigkeit dulden möchte. Materialgerechtigkeit hat Arbeitsteilung zur Grundlage. Damit aber empfiehlt sich auch für den Sachverständigen gelegentliche Rechenschaft darüber, wie weit sein Sachverständnis unter der Arbeitsteilung leide, wie weit die künstlerische Naivität, deren es bedarf, zu ihrer eigenen Schranke werden kann. Lassen Sie mich davon ausgehen, dass die antiornamentale Bewegung auch die zweckfreien Künste betroffen hat. In Kunstwerken nach dem ihnen Notwendigen zu fragen und gegen das Überflüssige sich spröde zu machen, liegt in ihnen selbst. Nachdem die Tradition den Künsten keinen Kanon des Richtigen und Falschen mehr beistellt, wird jedem Werk solche Reflexion aufgebürdet. Ein jedes muss sich auf seine immanente Logik überprüfen, gleichgültig, ob diese von einem äußeren Zweck in Bewegung gebracht wird oder nicht. Das ist keineswegs neu. Mozart, wahrhaft doch Träger und kritischer Vollstrecker einer großen Tradition, antwortete auf den leisen Tadel eines Potentaten nach der Premiere der Entführung, aber sehr viele Noten, lieber Mozart, nicht eine mehr, Majestät, als notwendig ist. Mit der Formel von der Zweckmäßigkeit ohne Zweck als einem Moment des Geschmacksurteils hat Kant in der Kritik der Urteilskraft jene Norm philosophisch niedergelegt. Nur birgt sie eine geschichtliche Dynamik. Was in der vorgegebenen Sprache eines Materialbereichs noch als notwendig sich auswies, wird überflüssig, tatsächlich schlecht ornamental, sobald es in jener Sprache, in dem, was man gemeinhin Stil nennt, nicht mehr sich legitimiert. Was gestern funktional war, kann zum Gegenteil werden. Diese geschichtliche Dynamik im Begriff des Ornaments hat Loos durchaus gewahrt. noch das repräsentative, luxurierende, üppige, in gewissem Sinn aufgeklatschte mag in manchen Kunsttypen aus ihrem eigenen Prinzip heraus notwendig nicht aufgeklatscht sein. Den Barock deswegen zu verdammen, wäre banausisch. Kritik des Ornaments ist so viel wie Kritik an dem, was seinen funktionalen und symbolischen Sinn verloren hat und als verwesend organisches, giftiges übrig ist. Dem opponiert alle neue Kunst, dem Fiktiven der heruntergekommenen Romantik, dem Ornament, das sich nur noch beschämend ohnmächtig beschwört. Derlei Ornamente sind in der rein nach Ausdruck und Konstruktion organisierten neuen Musik nicht minder rigoros ausgemerzt worden als in der Architektur. Die kompositorische Neuerungen Schönbergs, der literarische Kampf von Krauss gegen die Zeitungsphrase und die Denunziation des Ornaments durch Loos stehen keineswegs in vager geistesgeschichtlicher Analogie, sondern sind unmittelbar desselben Sinnes. Das veranlasst zu einer Korrektur der Loos'schen These, der der Generöse nicht sich verweigert hätte. Dass nämlich die Frage des Funktionalismus nicht zusammenfällt mit der nach der praktischen Funktion. Die zweckfreien und die zweckgebundenen Künste bilden nicht den radikalen Gegensatz, den er unterstellt. Der Unterschied zwischen Notwendigem und Überflüssigem wohnt den Gebilden inne, erschöpft sich nicht in ihrer Bezogenheit auf ein ihnen Auswendiges oder deren Abwesenheit. Bei Loos und in der Frühzeit des Funktionalismus sind das Zweckgebundene und das ästhetisch Autonome durch Machtspruch voneinander getrennt. Diese Trennung, bei der die Reflexion erneut einsetzen muss, hatte ihren polemischen Angriffspunkt im Kunstgewerbe. In dessen Ära entsprang Loos. Ihm entrang er sich, historisch gleichsam zwischen Peter Altenberg und Le Corbusier lokalisiert. In der Bewegung, die seit Ruskin und Morris sich aufbäumte gegen die Ungestalt massenproduzierter und zugleich pseudo-individualisierter Formen, kamen Begriffe wie Stilwille, Stilisierung, Gestaltung auf. Die Idee, man solle Kunst ins Leben bringen, um es zu heilen, Kunst anwenden und wie sonst die einschlägigen Parolen lauteten. Loos spürte früh das Fragwürdige solcher Bestrebungen. Den Gebrauchsdingen widerfährt Unrecht, sobald man sie mit dem versetzt, was nicht von ihrem Gebrauch gefordert ist, der Kunst, dem unbeirrten Protest gegen die Herrschaft der Zwecke über die Menschen, geschieht ebenfalls Unrecht, wenn sie auf eben jene Praxis heruntergebracht wird, gegen die sie Einspruch erhebt, nach dem Wort Hölderlins, denn nimmer von nun an taugt zum Gebrauche das Heilge. Kunstfremde Verkunstung der praktischen Dinge war so abscheulich wie die Orientierung der zweckfreien Kunst an einer Praxis, die sie schließlich doch der Allherrschaft des Profits eingeordnet hätte, gegen welche die kunstgewerblichen Bestrebungen zumindest in ihrem Anfang sich aufgelehnt hatten. Loos predigte demgegenüber Rückkehr zu einem anständigen Handwerk, das sich der technischen Neuerungen bedient, ohne seine Formen von der Kunst sich auszuborgen. Seine Parolen, deren restauratives Element unterdessen kaum weniger offenbar ward als zuvor das kunstgewerblicher Individualisierung, kranken an der allzu schlichten Antithese. Die Diskussionen über die Sachlichkeit schleppen sie bis heute mit. Zweckfreies und Zweckhaftes in den Gebilden sind darum nicht absolut voneinander zu trennen, weil sie geschichtlich ineinander waren. sind doch, wie bekannt, die Ornamente, die Loos mit einer Berserkerwut ächtete, die sonderbar absticht von seiner Humanität, vielfach Narben überholter Produktionsweisen an den Dingen. Umgekehrt sind noch in die zweckfreie Kunst Zwecke wie die von Geselligkeit, Tanz, Unterhaltung eingewandert, um schließlich in ihrem Formgesetz zu verschwinden. Die Zweckmäßigkeit ohne Zweck ist die Sublimierung von Zwecken. Es gibt kein Ästhetisches an sich, sondern lediglich als Spannungsfeld solcher Sublimierung. Deshalb aber auch keine chemisch reine Zweckmäßigkeit als Gegenteil des Ästhetischen. Selbst die reinsten Zweckformen zehren von Vorstellungen wie der formaler Durchsichtigkeit und Fasslichkeit, die aus künstlerischer Erfahrung stammen. Keine Form ist gänzlich aus ihrem Zweck geschöpft. Nicht entbehrt es der Ironie, dass in einem der revolutionären Werke Schönbergs, dem Loos die einsichtigsten Worte widmete, der ersten Kammersymphonie, ein Thema ornamentalen Charakters auftritt mit einem Doppelschlag, der an eines der Hauptmotive der Götterdämmerung und ein Thema des ersten Satzes der siebten Symphonie von Bruckner erinnert. Das Ornament ist der tragende Einfall, wenn man will, die Sache selbst. Gerade dies Überleitungsthema in der ersten Kammersymphonie von Schönberg wird Modell einer kanonischen Durchführung im vierfachen Kontrapunkt des ersten extrem konstruktivistischen Komplexes in der neuen Musik. Der Glaube an ein Material als solches ward seinerseits aus der Kunstgewerbereligion der vorgeblich edlen Stoffe übernommen. Stets noch geistert er in der autonomen Kunst. An ihn schloss sich die Idee materialgerechter Konstruktion an. Ihm korrespondiert ein undialektischer Schönheitsbegriff, der die autonome Kunst als Naturschutzpark einfriedet. Wäre der Hass von Loos aufs Ornament folgerecht, er müsste auf die gesamte Kunst sich übertragen. Ist diese einmal zur Autonomie gediehen, so kann sie ornamentale Einschläge darum nicht vollends sich entäußern, weil ihr eigenes Dasein nach den Kriterien der praktischen Welt Ornament wäre. Vor dieser Konsequenz schrickt zu seiner Ehre Loos zurück. Ähnlich übrigens wie die Positivisten, die zwar aus der Philosophie verdrängen möchten, was ihnen darin Dichtung dünkt, nicht jedoch Dichtung an sich als Beeinträchtigung ihrer Art Positivität empfinden, sondern sie in ihrem Spezialbereich neutralisiert, doch unangefochten dulden, weil sie die Idee objektiver Wahrheit überhaupt aufgeweicht haben. Dass das Material seine adäquate Form in sich trage, setzt voraus, dass das Material bereits mit Sinn ausgestattet ward, wie einst von der symbolistischen Ästhetik. Der Widerstand gegen das kunstgewerbliche Unwesen gehört längst nicht nur den erborgten Formen, eher dem Kultus der Materialien, der eine Aura des Wesenhaften um sie legt. Das hat Loos in seiner Kritik an den Batikstoffen ausgedrückt. Die unterdessen erfundenen Kunststoffe, Material industriellen Ursprungs, lassen das archaistische Vertrauen auf ihre eingeborene Schönheit, Rudiment der Magie edler Steine, nicht mehr zu. Nicht zuletzt zeigt die Krisis der jüngsten Entwicklungen der autonomen Kunst, wie wenig aus dem Material an sich sinnvolle Organisation sich herausholen lässt, wie leicht diese der leeren Bastelei sich annähert. Die Vorstellungen vom Materialgerechten in der Zweckkunst bleiben gegen solche kritischen Erfahrungen nicht gleichgültig. Das illusionäre Moment an der Zweckmäßigkeit als Selbstzweck enthüllt sich der einfachsten gesellschaftlichen Reflexion. Zweckmäßig, jetzt und hier, wäre nur, was es in der gegenwärtigen Gesellschaft ist. Dieser aber sind Irrationalitäten wesentlich. das, was Marx ihre Faux-Frais nannte. Denn der gesellschaftliche Prozess verläuft in seinem Innersten trotz aller partikularen Planung nach wie vor planlos, irrational. Solche Irrationalität prägt sämtlichen Zwecken sich auf und dadurch auch der Rationalität der Mittel, die jene Zwecke erreichen sollen. So spottet die allgegenwärtige Reklame zweckmäßig für den Profit doch aller Zweckmäßigkeit nach dem Maß des Materialgerechten. Wäre sie funktionell, ohne ornamentalen Überschuss, so erfüllte sie ihren Zweck als Reklame nicht länger. Gewiss ist der Horror vor der Technik muffig und reaktionär, aber er ist es nicht nur. Er ist zugleich der Schauder vor der Gewalt, die eine irrationale Gesellschaft ihren Zwangsmitgliedern antut und allem, was ist. In ihm zittert eine Kindererfahrung nach, die los, sonst mit frühen Erfahrungen gesättigt, fremd gewesen zu sein scheint. Sehnsucht nach dem Schloss mit langen Zimmerfluchten und seidenen Tapeten der Utopie des Entronnenseins. Etwas von dieser Utopie lebt im Ekel vor der Lauftreppe, vor der von los gefeierten Küche, vom Fabrikschornstein, vor der schäbigen Seite der antagonistischen Gesellschaft. Diese Seite wird vom Schein verklärt. Dessen Demontage aber, die der Zinnen falscher Ritterburgen, die Thorsten Veblen verhöhnte und noch des gesamten Ornaments auf gestanzten Schuhen, hat über das Erniedrigte der Sphäre herrschender Praxis keine Gewalt, sondern verstärkt womöglich das Grauen. Das hat Konsequenz auch für die Welt der Bilder. Positivistische Kunst, eine Kultur des Bloßseienden, wurde verwechselt mit der ästhetischen Wahrheit. Absehbar ist der Prospekt einer Neo-Ackerstraße. Die Grenze des Funktionalismus bis heute ist die von Bürgerlichkeit als praktischem Sinn. Man trifft bei Loos, dem geschworenen Feind der Wiener Backhändlerkultur, auf erstaunlich Bürgerliches. In seiner Stadt durchsetzte noch so viel von feudal-absolutistischen Formen das bürgerliche Gefüge, das er mit dessen rigorosem Prinzip sich verbünden mochte, um vom altertümlichen Formelwesen sich zu emanzipieren. In seinen Schriften fehlen nicht Angriffe etwa auf die umständlich kuriale Wiener Höflichkeit. Darüber hinaus jedoch hat seine Polemik eigentümlich puritanische Färbung. Diese ist dem Obsessiven gesellt. Wie in vieler bürgerlicher Kulturkritik überschneidet bei Loos sich die Erkenntnis, dass diese Kultur noch keine sei, die ihn vorab in seinem Verhältnis zum Einheimischen geleitete, mit einem Moment von Kulturfeindschaft, das mit dem Schein am liebsten auch das sanfte, glättende der Hand verbieten möchte, ungedenk dessen, dass in Natur weder die ungehobelte Natur ihre Stätte hat, noch deren unbarmherzige Beherrschung. Die Zukunft von Sachlichkeit ist nur dann eine der Freiheit, wenn sie jenes barbarischen Moments sich entledigt, nicht länger den Menschen, deren Bedürfnis sie zu ihrem Maßstab erklärt, durch spitze Kanten, karg kalkulierte Zimmer und Treppen und ähnliches sadistische Stöße versetzt. Fast jeder Verbraucher wird das Unpraktische des erbarmungslos Praktischen an seinem Leib schmerzhaft gespürt haben. Daher der Argwohn, was dem Stil absagt, sei bewusstlos selber eine. Loos führt die Ornamente, wie es der Psychoanalyse nicht fremd ist, auf erotische Symbole zurück. Die Forderung, diese abzuschaffen, paart sich mit seinem Widerwillen gegen erotische Symbolik. Unerfasste Natur ist ihm rückständig und peinlich in eins. Der Ton, in dem er das Ornament verurteilt, hat etwas von der vielfach projektiven Empörung über Sittlichkeitsverbrecher. Ich zitiere: Aber der Mensch unserer Zeit, der aus innerem Drang die Wände mit erotischen Symbolen beschmiert, ist ein Verbrecher oder ein Degenerierter. Zitat zu Ende. Das Schimpfwort Degeneration rückt los in Zusammenhänge, die ihm unlieb gewesen wären. Man kann, meint er, und ich zitiere wieder, die Kultur eines Landes an dem Grade messen, in dem die Abortwände beschmiert sind. Zitat Ende. Aber in südlichen, überhaupt in romanischen Ländern, wird man viel dergleichen finden. Die Surrealisten haben derart unbewussten Handlungen allerhand abgewonnen. Und Loos hätte doch wohl gezögert, jene Gegenden eines Mangels an Kultur zu bezichtigen. Sein Hass aufs Ornament wäre nicht verständlich, fühlte er nicht darin den der rationalen Vergegenständlichung konträren mimetischen Impuls, den Ausdruck noch als Trauer und Klage verwandt dem Lustprinzip, das der Ausdruck verneint. Nur schematisch kann das Ausdrucksmoment in die Kunst relegiert und von den Dingen des Gebrauchs abgespalten werden. Selbst wo es diesen fehlt, zollen sie ihm Tribut durch die Anstrengung, es zu vermeiden. Kaum eine praktische Form, die nicht neben ihrer Angemessenheit an den Gebrauch auch Symbol wäre. Die Psychoanalyse hat das zumal an den archaischen Bildern des Unbewussten dargetan, unter denen das Haus obenan figuriert, und die symbolische Intention heftet sich nach Freuds Einsicht hurtig an technische Formen wie das Luftschiff. In der gegenwärtigen Massenpsychologie nach amerikanischen Forschungen insbesondere ans Auto. Zweckformen werden Ausdruck ihres eigenen Zweckes. Kraft des mimetischen Impulses macht das Lebendige dem, was es umgibt, sich gleich, längst ehe Künstler nachzuahmen beginnen. Was Symbol, dann Ornament, endlich überflüssig erscheint, hat seinen Ursprung in Naturgestalten, denen die Menschen durch ihre Artefakte sich anpassen. Das Innere, das sie in jenem Impuls ausdrücken, war einmal ein Äußeres, zwangvoll Objektives. Das durfte die seit Loos bekannte Tatsache erklären, dass Ornamente und darüber hinaus künstlerische Formen überhaupt nicht erfunden werden können. Die Leistung jeden Künstlers, nicht nur des an Zwecke gebundenen, reduziert sich auf ein unvergleichlich viel bescheideneres als die Kunstreligion des 19. und früheren 20. Jahrhunderts Wort haben wollte. Nicht jedoch ist damit die Frage erledigt, wie Kunst irgend noch möglich sei, der keine Ornamente mehr substanziell sind und die, wie Loos betont hat, keine erfinden kann. Die Not, in die Sachlichkeit geriet, ist kein Verschulden, nichts, was beliebig zu korrigieren wäre, vielleicht nichts, was überhaupt sich korrigieren lässt. Sie folgt aus dem geschichtlichen Zug der Sache. Im Gebrauch, der doch weit unmittelbarer mit dem Lustprinzip verwandt ist, als die bloß dem eigenen Formgesetz verantwortlichen Gebilde, wird versagt. Es soll nicht sein. Lust erscheint nach der bürgerlichen Arbeitsmoral als vergeudete Energie. Jene Einschätzung hat Loos sich zu eigen gemacht. An seiner Formulierung ist abzulesen, wie sehr der frühe Kulturkritiker mit der Ordnung verschworen war, deren Manifestationen er schalt, wo sie mit ihrem eigenen Prinzip noch nicht recht mitgekommen waren. Ich zitiere: Ornament ist vergeudete Arbeitskraft und dadurch vergeudete Gesundheit. So war es immer. Heute bedeutet es aber auch vergeudetes Material und beides bedeutet vergeudetes Kapital. Zitat Ende. Miteinander unversöhnliche Motive durchkreuzen sich darin. Sparsamkeit, denn wo anders als in den Normen der Rentabilität steht geschrieben, dass nichts vergeudet werden soll, und der Traum einer technifizierten Welt, die von der Schmach der Arbeit befreit wäre. Bei Los erscheint es deutlich in der Erkenntnis, dass die vielbejammerte Ohnmacht zum Ornament, das sogenannte Erlöschen der stilbildenden Kraft, das er als Erfindung von Kunsthistorikern durchschaute, ein besseres, dass das nach bürgerlichen Denkgewohnheiten Negative der industriellen Gesellschaft ihr Positives sei. Ich zitiere abermals. Mit Stil meinte man das Ornament. Da sagte ich, weinet nicht. Seht, das macht ja die Größe unserer Zeit aus, dass sie nicht imstande ist, ein neues Ornament hervorzubringen. Wir haben das Ornament überwunden, wir haben uns zur Ornamentlosigkeit durchgerungen. Seht, die Zeit ist nahe, die Erfüllung wartet unser. Bald werden die Straßen der Städte wie weiße Mauern glänzen, wie Zion die heilige Stadt, die Hauptstadt des Himmels. Dann ist die Erfüllung da. Bis dahin das Zitat. Der ornamentlose Zustand wäre danach eins mit der Utopie, leibhaft erfüllte Gegenwart, keines Symbols mehr bedürftig. Alle Wahrheit des Sachlichen haftet an dieser Utopie. Verbürgt ist sie für Los durch kritische Erfahrung am Jugendstil. Ich zitiere: Der einzelne Mensch ist unfähig, eine Form zu schaffen, also auch der Architekt. Der Architekt versucht aber dieses Unmögliche immer und immer wieder und immer mit negativem Erfolg. Form oder Ornament sind das Resultat unbewusster Gesamtarbeit der Menschen eines ganzen Kulturkreises. Alles andere ist Kunst. Kunst ist der Eigenwille des Genius. Gott gab ihm den Auftrag dazu. Zitat Ende. Seitdem trägt nicht länger das Axiom, dass der Künstler im Auftrag des Gottes handle. Die Entzauberung, die in der Gebrauchssphäre begann, hat auf die Kunst übergegriffen. Nicht zuletzt dadurch hat der absolute Unterschied des unerbittlich Zweckhaften und des Autonomen und Freien sich gemindert. Das Unzureichende der reinen Zweckformen ist zutage gekommen, ein eintöniges, dürftiges, borniert Praktisches. Dem entragen einzelne große Leistungen, bei denen man sich einstweilen damit begnügt, sie der Genialität ihrer Urheber zuzuschreiben, ohne dass man des Objektiven sich versichert hätte, dass ihre Leistung als geniale autorisiert. Andererseits ist der Versuch, von außen her als Korrektiv Fantasie hinzutreten zu lassen, der Sache durch etwas aufzuhelfen, was nicht aus ihr stammt, vergeblich und dient der falschen Auferstehung des von der neuen Architektur kritisierten, des Schmückenden. Nichts Trostloseres als die gemäßigte Moderne des neudeutschen Wiederaufbaustils, dessen kritische Analyse durch einen wahrhaft Sachverständigen höchst aktuell wäre. Der Verdacht der Minima Moralia, dass sich eigentlich gar nicht mehr wohnen lasse, scheint sich zu bestätigen. Über der Form allen Wohnens lastet der schwere Schatten des Unsteten, jener Völkerwanderungen, die in den Umsiedlungen der Jahre Hitlers und seines Krieges ihr grausiges Präludium hatten. Jener Widerspruch ist in seiner Notwendigkeit vom Bewusstsein zu ergreifen, ohne dass es dabei sich beruhigen dürfte. Sonst schlägt es sich auf die Seite der weiter drohenden Katastrophe. Die jüngst vergangene, die Bombenangriffe, brachten die Architektur in eine Lage, aus der sie von sich aus nicht sich herauszuarbeiten vermochte. Die Pole des Widerspruchs sind zwei Begriffe, die sich gegenseitig auszuschließen scheinen: Handwerk und Fantasie. Diese wird bei Los für die Gebrauchswelt ausdrücklich abgelehnt. Ich zitiere wieder: An die Stelle der Fantasieformen vergangener Jahrhunderte, an die Stelle der blühenden Ornamentik vergangener Zeiten, hatte daher die reine, pure Konstruktion zu treten. gerade Linien, rechtwinklige Kanten, so arbeitet der Handwerker, der nichts als den Zweck vor Augen und Material und Werkzeug vor sich hat. Zitat bis dahin. Le Corbusier dagegen hat Fantasie in den theoretischen Schriften, wenn auch einigermaßen allgemein, sanktioniert. Zitat aus Corbusier. Aufgabe des Architekten, Kenntnis des Menschen, schöpferische Fantasie, Schönheit, Freiheit der Wahl, geistiger Mensch. Zitat Ende. Man wird nicht fehlgehen mit der Annahme, dass die fortgeschrittenen Architekten meist geneigt sind, dem Handwerk den Vorzug zu geben, während die zurückgebliebenen und Fantasielosen mit Vorliebe Fantasie im Munde führen. Weder jedoch sollte man den Begriff des Handwerks noch den der Fantasie einfach so akzeptieren, wie sie in der Diskussion zerschlissen sind. Nur dann gelangt man über die Alternative hinaus. Das Wort Handwerk, durchweg zunächst der Zustimmung sicher, deckt qualitativ Verschiedenes. Nur der dilettantische Unverstand und der banausische Idealismus werden sich dagegen sträuben, dass jede authentische, im weitesten Sinn künstlerische Aktivität genaueste Kenntnis der zur Verfügung stehenden Materialien und Verfahrungsweisen erheischt, und zwar jeweils auf dem fortgeschrittensten Stand. Nur, wer nie der Disziplin eines Gebildes sich unterwarf und stattdessen seinen Ursprung intuitionistisch sich ausmalt, wird fürchten, dass Material Nähe und Kenntnis der Verfahrungsweisen den Künstler um sein Ursprüngliches brächten. Wer nicht lernt, was verfügbar ist und es weitertreibt, fördert aus dem vermeintlichen Abgrund seiner Innerlichkeit bloß den Rückstand überholter Formeln zutage. Das Wort Handwerk appelliert an solche einfache Wahrheit, aber in ihm schwingen ganz andere Töne mit. Die Silbe Hand verklärt Produktionsweisen der einfachen Warenwirtschaft, die durch die Technik dahin sind, erniedrigt zum Mummenschanz seit den Vorschlägen der englischen Vorreiter des Modern Style. Mit dem Handwerk assoziiert sich die Schürze des Hans Sachs, womöglich die große Weltchronik. Ich kann mich zuweilen des Verdachtes nicht erwehren, dass auch unter den jüngeren Adepten einer Handwerkerei, die Kunst verachtet, Hemdsärmelarchaik überlebt. Manche fühlen nur darum sich über der Kunst, weil ihnen die Erfahrung von Kunst vorenthalten blieb, die los veranlasste, Kunst und ihre Anwendung mit so viel Pathos gegeneinander auszuspielen. Im musikalischen Bereich habe ich einen Advokaten des Handwerks, der freilich mit romantischer Antiromantik offen von Bauhüttengesinnung sprach, dabei erwischt, dass er bei Handwerk an stereotype Formeln oder, wie er es nannte, mit Geständniszwang nannte, Praktiken dachte, welche die Kräfte der Komponisten, ich zitiere wörtlich, welche die Kräfte der Komponisten schonen sollten, ohne dass er darauf verfallen wäre, dass heute die Spezifikation einer jeden konkret sich stellenden Aufgabe derlei Formelwesen ausschließt. Durch Menschen seiner Gesinnung wird Handwerklichkeit zu dem, wogegen sie sich pointiert, dieselbe tote, dinghafte Wiederholung, die mit Ornamenten betrieben ward. Ob in dem Begriff der Gestaltung als eines Losgelösten, unabhängig von der immanenten Forderung und Gesetzmäßigkeit dessen, was zu gestalten sei, etwas vom gleichen Ungeist am Werk ist, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls dürfte sich die retrospektive Liebe zum Handwerker, der gesellschaftlich zum Aussterben verurteilt ist, ganz gut vertragen mit dem schnöd auftrumpfenden Gestus seines Nachfolgers, des Fachmanns, der sich die Ärmel hochkrempelt und im Stolz, von seiner Sache etwas zu verstehen, von eben der Reflexion sich entbindet, deren die Sache bedarf in einer Zeit, die nichts mehr besitzt, woran sie sich halten kann. So wenig der Fachmann zu entbehren ist, so wenig ein vorarbeitsteiliger Zustand in den Verfahrensweisen der Gebrauchssphäre sich wiederherstellen lässt, den die Gesellschaft unwiderruflich liquidierte, so wenig ist der Typus des Fachmanns Maß aller Dinge. Seine desillusionierte Moderne, stolz darauf, aller Ideologien sich entschlagen zu haben, eignet sich gut zur Maske kleinbürgerlicher Routine, Handwerk zur Handwerkerei. Gutes Handwerk heißt so viel wie die Angemessenheit von Mitteln an Zwecke. Von solcher Angemessenheit sind die Zwecke gewiss nicht unabhängig. Mittel haben eine eigene Logik, die über sie hinausweist. Wird aber die Angemessenheit der Mittel sich zum Selbstzweck, wird sie fetischisiert, so bewirkt handwerkliche Gesinnung das Gegenteil dessen, was gemeint war, als man sie gegen Samtjoppe und Barett mobilisierte. Sie hemmt die objektive Vernunft der Produktivkräfte, anstatt sie frei zu entfalten. Wann immer heute Handwerk als Norm aufgerichtet wird, ist das Gemeinte nah zu betrachten. Der Begriff des Handwerks als solcher steht im Funktionszusammenhang. Keineswegs sind seine Funktionen stets die Erhellten und Fortgeschrittenen. Ebenso wenig wie beim Begriff des Handwerks jedoch ist bei dem der Fantasie stehen zu bleiben. Die psychologische Trivialität, sie sei nichts als die Vorstellung von einem noch nicht vorhandenen, reicht nicht an das heran, als was sie in den künstlerischen Prozessen und wiederum möchte ich vermuten, auch in denen der zweckgebundenen Kunst sich bestimmt. Walter Benjamin hat Fantasie einmal definiert als die Fähigkeit zur Interpolation im Kleinsten. Fraglos führt das weiter als die gängigen Ansichten, die geeignet sind, den Begriff sachfremd zu verhimmeln oder sachlich zu verdammen. Fantasie in der produktiven Arbeit am Gebilde ist nicht die Fähigkeit des unverbindlichen Dazuerfindens zur Creatio ex nihilo. Die gibt es in keiner Kunst, auch in der autonomen nicht, der los es zutraute. Jede eindringende Analyse autonomer Kunstwerke führt darauf, dass das vom Künstler hinzuerfundene, den Stand der Materialien und Formen überschreitende, unendlich klein, dass es ein Grenzwert ist. Andererseits widerstreitet es dem Begriff von Fantasie unmittelbar, wenn man ihn auf die vorwegnehmende Anpassung an Materialien oder Zwecke einengt. Dann bliebe sie beim Immergleichen. Unmöglich, die mächtige Fantasieleistung Corbusiers zu umschreiben mit jenen Relationen der Architektur zum menschlichen Körper, auf die er literarisch sie bezog. Offenbar gibt es in den Materialien und Formen, die der Künstler empfängt und mit denen er arbeitet, so wenig sie noch sinnhaft sind, trotz allem etwas, was mehr ist als Material und Form. Fantasie heißt, dies mehr innervieren. Das ist nicht so aberwitzig, wie es klingt. Denn die Formen, sogar die Materialien, sind keineswegs die Naturgegebenheiten, als welche der unreflektierte Künstler leicht sie betrachtet. In ihnen hat Geschichte und durch sie hindurch auch Geist sich aufgespeichert. Was sie davon in sich enthalten, ist kein positives Gesetz, wird aber in ihnen zur scharf umrissenen Figur der Frage, des Problems. Künstlerische Fantasie erweckt das Aufgespeicherte, indem sie des Problems gewahr wird. Ihre Schritte, stets minimal, antworten auf die wortlose Frage, welche die Materialien und Formen in ihrer stummen Dingsprache an sie richten. Dabei schießen die getrennten Momente, auch Zweck und immanentes Formgesetz, zusammen. Zwischen den Zwecken, dem Raum und dem Material besteht Wechselwirkung. Nichts davon ist ein Urphänomen, auf das zu reduzieren wäre. Die Einsicht der Philosophie, dass kein Gedanke auf das absolut Erste führt, dass ein solches seinerseits Abstraktionsprodukt ist, reicht in die Ästhetik hinein. So hat die Musik, die um das vermeintlich primäre Element des einzelnen Tons sich bemühte, mittlerweile lernen müssen, dass er keines ist. Nur in den Funktionszusammenhängen des Gebildes, und ich meine hier mit Funktionszusammenhängen den immanenten Funktionszusammenhang, also dass ein Moment im Kunstwerk vom anderen abhängt und alle vom Ganzen, nur in diesen Funktionszusammenhängen erfüllt sich das Gebilde mit Sinn. Ohne sie wäre der Funktionszusammenhang ein bloß physikalisches. Nur Aberglaube kann erhoffen, aus dem Material nämlich eine latente ästhetische Struktur herauszuspinnen. Spricht man, wie es doch seinen Grund hat, in der Architektur von Raumgefühl, so ist dies Raumgefühl kein abstraktes an sich, kein Gefühl für den Raum schlechthin, der ja anders als an Räumlichem gar nicht sich vorstellen lässt. Raumgefühl ist ineinandergewachsen mit den Zwecken. Wo es in der Architektur sich bewährt als ein die Zweckmäßigkeit übersteigendes, ist es zugleich den Zwecken immanent. Ob solche Synthesis gelingt, ist wohl ein zentrales Kriterium der großen Architektur. Diese fragt, wie kann ein bestimmter Zweck Raum werden? In welchen Formen und in welchem Material? Alle Momente, ich sagte es schon, sind reziprok aufeinander bezogen. Architektonische Fantasie wäre demnach das Vermögen, durch die Zwecke den Raum zu artikulieren, sie Raum werden zu lassen, Formen nach Zwecken zu errichten. Umgekehrt kann der Raum und das Gefühl von ihm nur dann mehr sein als das arm Zweckmäßige, wo Fantasie in die Zweckmäßigkeit sich versenkt. Sie sprengt den immanenten Zweckzusammenhang, dem sie sich verdankt und den sie achtet. Ich bin mir dessen bewusst, meine Damen und Herren, wie leicht Begriffe wie Raumgefühl ins Phrasenhafte, am Ende abermals kunstgewerbliche ausarten, und empfinde die Schranke des Nichtfachmanns, der es nicht vermag, derlei Begriffe, die ihm aus bedeutenden modernen Architekturen und, wie ich gerade an diesem Abend vielleicht hinzufügen darf, aus moderner bedeutender Plastik so eindringlich entgegentreten, hinlänglich zu präzisieren. Immerhin sei die Spekulation erlaubt, dass das Raumgefühl zum Unterschied von der abstrakten Raumvorstellung im visuellen Bereich dem korrespondieren muss, was im Akustischen das Musikalische heißt. So wenig wie Musikalität auf abstrakte Zeitvorstellungen etwa die gewiss hilfreiche Fähigkeit zu bringen ist, sich die Zeiteinheiten des Metronoms, auch ohne dass es tickte, genau vorzustellen, so wenig beschränkt Raumgefühl sich auf räumliche Imagination, wenngleich diese dem Architekten unentbehrlich sein dürfte, der seine Grund- und Aufrisse muss lesen können, wie der Musiker seine Partitur. Raumgefühl indessen scheint mehr zu verlangen, dass man etwas aus dem Raum heraus sich einfallen lasse, nicht etwas Beliebiges im Raum, das gegen diesen indifferent wäre. Analog muss der Musiker seine Melodien und mittlerweile ganze musikalische Strukturen aus der Zeit, dem Bedürfnis, sie zu organisieren, erfinden. Dabei genügen weder bloße Zeitrelationen, die gleichgültig sind gegen das, was konkret musikalisch geschieht, noch die Invention musikalischer Einzelereignisse oder Komplexe, deren Zeitstruktur und deren Zeitrelationen untereinander nicht mitgedacht wären. In produktivem Raumgefühl wird in weitem Maß der Zweck gegenüber den Formkonstituenzien, die der Architekt aus dem Raum schöpft, die Rolle des Inhalts übernehmen. Durch den Zweck teilt die Spannung von Form und Inhalt, ohne die nichts Künstlerisches ist, gerade der zweckgebundenen Kunst sich mit. So viel ist wahr an der neusachlichen Askese, dass unmittelbare subjektive Expression der Architektur adäquat ist. Wird sie angestrebt, so resultiert nicht Architektur, sondern Filmkulisse, zu Zeiten wie in dem alten Golem-Film sogar gute. Die Stelle des subjektiven Ausdrucks wird in der Architektur besetzt von der Funktion fürs Subjekt. Architektur dürfte desto höheren Ranges sein, je inniger sie die beiden Extreme, Formkonstruktion und Funktion, durcheinander vermittelt. Die Funktion fürs Subjekt, also ganz einfach für den Gebrauchenden, ist keine für einen allgemeinen durch seine Physis, und hier spreche ich gegen Corbusier, keine für einen allgemeinen durch seine Physis ein für allemal bestimmten Menschen. Sie hat es auf die gesellschaftlich Konkreten abgesehen. Wieder die zurückgestauten Instinkte der empirischen Subjekte, die in der gegenwärtigen Gesellschaft immer noch nach dem Glück im Winkel und allem erdenklichen Muff begehren, vertritt funktionelle Architektur den intelligiblen Charakter, ein menschliches Potenzial, das vom fortgeschrittensten Bewusstsein gefasst, das aber bis in ihr Inneres hinein ohnmächtig gehaltenen Menschen erstickt wird. Menschenwürdige Architektur denkt besser von den Menschen, als sie sind, so wie sie dem Stand ihrer eigenen, in der Technik verkörperten Produktivkräfte nach sein könnten. Dem Bedürfnis jetzt und hier widerspricht Architektur, sobald sie, ohne Ideologie zu verewigen, dem Bedürfnis dient. Sie ist immer noch, wie der Buchtitel von Loos vor bald 70 Jahren es beklagte, ins Leere gesprochen. Dass die großen Architekten, von Loos bis Corbusier und Charoun, von ihrem Werk nur einen Bruchteil in Stein und Beton realisieren konnten, ist nicht einfach mit dem gewiss nicht zu unterschätzenden Unverstand von Bauherren und Verwaltungsgremien zu erklären. Bedingt ist es von einem sozialen Antagonismus, über den die stärkste Architektur keine Macht hat, dass die gleiche Gesellschaft, welche die menschlichen Produktivkräfte ins Unvorstellbare entwickelte, sie fesselt an die ihnen auferlegten Produktionsverhältnisse und die Menschen, die in Wahrheit die Produktivkräfte sind, nach dem Maß der Verhältnisse deformiert. Dieser fundamentale Widerspruch erscheint in der Architektur. Sie kann ihn von sich aus so wenig wegnehmen wie die Konsumenten. Nicht alles Recht ist bei ihr und alles Unrecht bei den Menschen, denen ohnehin Unrecht dadurch widerfährt, dass ihr eigenes Bewusstsein und Unbewusstsein in einer Unmündigkeit gebannt bleibt, die sie an der Identifikation mit ihrer eigenen Sache verhindert. Weil die Architektur tatsächlich nicht nur autonom, sondern zugleich zweckgebunden ist, kann sie die Menschen, wie sie sind, nicht einfach negieren, obwohl sie das als Autonome ebenfalls muss. Übersprenge sie die Menschen tel quel, so bequemte sie einer fragwürdigen Anthropologie und womöglich Ontologie sich an. Nicht zufällig ersann Le Corbusier Menschenmodelle. Die lebendigen Menschen, noch die zurückgebliebensten und konventionell befangensten, haben ein Recht auf die Erfüllung ihrer, sei es auch falschen, Bedürfnisse. Setzt der Gedanke an das wahre, objektive Bedürfnis sich rücksichtslos über das Subjektive hinweg, so schlägt er, wie von je die Volonté générale gegen die Volonté de tous, in brutale Unterdrückung um. Sogar im falschen Bedürfnis der Lebendigen regt sich etwas von Freiheit. Das, was die ökonomische Theorie einmal Gebrauchswert gegenüber dem abstrakten Tauschwert nannte. Ihnen erscheint als die legitime Architektur notwendig als ihr Feind, weil sie ihnen vorenthält, was sie so und nicht anders beschaffen wollen und sogar brauchen. Die Antinomie Und ich kann das nicht nachdrücklich genug hervorheben, es handelt sich hier streng um eine Antinomie, einen unauflöslichen Widerspruch. Ist diese Antinomie mag über das Phänomen des Cultural Lag hinaus in der Bewegung des Begriffs Kunst ihren Grund haben. Kunst muss, um es ganz zu werden, ihrem eigenen Formgesetz gemäß autonom sich kristallisieren. Das macht ihren Wahrheitsgehalt aus. Anders würde sie dem untertan, was sie durch ihre schiere Existenz verneint. Aber als von Menschen verfertigtes ist sie diesem nicht gänzlich entrückt, enthält konstitutiv in sich das, wogegen sie sich wehrt. Wo Kunst das Gedächtnis ihres für anderes Seins vollends ausmerzt, wird sie zum Fetisch, zu jenem selbstgemachten und dadurch bereits relativierten Absoluten, als welches der Jugendstil seine Schönheit erträumte. Gleichwohl ist Kunst zur Anstrengung des reinen Ansichtseins gezwungen, wenn sie nicht Opfer des einmal als fragwürdig durchschauten werden will. Ein Quid pro quo folgt daraus. Was, als sein virtuelles Subjekt einen befreiten, emanzipierten Typus des Menschen, der erst in einer veränderten Gesellschaft möglich wäre, visiert, erscheint in der gegenwärtigen wie Anpassung an die zum Selbstzweck ausgeartete Technik, wie die Apotheose von Verdinglichung, deren unversöhnlicher Gegensatz Kunst ist. Das jedoch ist nur Schein. Je folgerechter unterm eigenen Formgesetz Kunst, die autonome sowohl wie die sogenannte angewandte, den eigenen magischen und mythischen Ursprüngen absagt, desto bedrohlicher nähert sie sich einer solchen Anpassung, gegen die sie keine Weltformel besitzt. Die Aporie Thorsten Veblens wiederholt sich. Er forderte vor 1900 von den Menschen, sie sollten, um der Lebenslüge ihrer Bilderwelt ledig zu werden, rein technologisch, kausal-mechanisch denken. Damit hat er die dinghaften Kategorien der gleichen Wirtschaftsweise sanktioniert, der seine ganze Kritik galt. Im Stande der Freiheit würden die Menschen sich nicht nach der Technik richten, die für sie da ist, sondern die Technik nach ihnen. In der gegenwärtigen Epoche jedoch sind die Menschen in die Technik eingegangen und, als hätten sie ihr besseres Teil an sie vererbt, als Hülsen hinter ihr zurückgeblieben. Ihr eigenes Bewusstsein ist angesichts der Technik verdinglicht und deshalb von dieser, der Dinghaften her, zu kritisieren. Jener plausible Satz, die Technik sei für die Menschen da, ist seinerseits in die platte Ideologie der Zurückgebliebenheit übergegangen. Man mag das daran erkennen, dass man ihn nur nachzubeten braucht, um allenthalben mit freundlichem Einverständnis belohnt sich zu finden. In dem falschen Gesamtzustand schlichtet nichts den Widerspruch. Die frei, jenseits der Zweckzusammenhänge des Bestehenden ersonnene Utopie wäre kraftlos, weil sie ihre Elemente und ihre Struktur doch dem Bestehenden entnehmen muss. Unverbindliches Ornament. Was dagegen, wie unterm Bilderverbot, das utopische Moment mit dem Bann belegt, gerät in den Bann des Bestehenden unmittelbar. Die Frage des Funktionalismus ist die nach der Subordination unter die Nützlichkeit. Fraglos ist das Unnütze angefressen. Der Entwicklungsgang hat seine immanente ästhetische Unzulänglichkeit zutage gefördert. Das bloß Nützliche dagegen ist verflochten in den Schuldzusammenhang, Mittel der Verödung der Welt, des Trostlosen, ohne dass doch die Menschen von sich aus eines Trostes mächtig wären, der sie nicht täuschte. Lässt schon der Widerspruch nicht sich wegschaffen, so wäre ein winziger Schritt dazu, ihn zu begreifen. Nützlichkeit hat in der bürgerlichen Gesellschaft ihre eigene Dialektik. Das Nützliche wäre ein höchstes, das menschlich gewordene Ding, die Versöhnung mit den Objekten, die nicht länger gegen die Menschen sich vermauern und denen diese keine Schande mehr antun. Die Wahrnehmung technischer Dinge in der Kindheit, die sie als Bilder eines Nahen und Helfenden rein vom Profitinteresse vor Augen stehen, verspricht einen solchen Zustand. Seine Konzeption war den Sozialutopien nicht fremd. Als Fluchtpunkt der Entwicklung ließe sich denken, dass die ganz nützlich gewordenen Dinge ihre Kälte verlören. Nicht nur die Menschen müssten dann nicht länger leiden unter dem Dingcharakter der Welt. Ebenso widerführe den Dingen das ihre, sobald sie ganz ihren Zweck fänden, erlöst von der eigenen Dinglichkeit. Aber alles Nützliche ist in der Gesellschaft entstellt, verhext. Dass sie die Dinge erscheinen lässt, als wären sie um der Menschen willen da, ist die Lüge. Sie werden produziert um des Profits willen, befriedigen die Bedürfnisse nur beiher, rufen diese nach Profitinteressen hervor und stutzen sie ihnen gemäß zurecht. Weil das Nützliche, den Menschen zugutekommende, von ihrer Beherrschung und Ausbeutung gereinigte, das Richtige wäre, ist ästhetisch nichts unerträglicher als die gegenwärtige Gestalt des Nützlichen, unterjocht von ihrem Gegenteil und durch es deformiert bis ins Innerste. Die raison d'être aller autonomen Kunst seit der Frühzeit der bürgerlichen Ära ist, dass einzig das Unnütze einsteht für das, was einmal das Nützliche wäre, der glückliche Gebrauch. Kontakt mit den Dingen jenseits der Antithese von Nutzen und Nutzlosigkeit. Das lässt die Menschen, die es besser wollen, gegen das Praktische aufbegehren. Wenn sie es reaktiv, überwärtig verkünden, so laufen sie zum Todfeind über. Man sagt, Arbeit schände nicht. Tausch schändet, wie die meisten Sprichwörter, überschreit das nur die umgekehrte Wahrheit. Tausch schändet die nützliche Arbeit selbst und sein Fluch ereilt auch die autonome Kunst. In ihr ist das Unnütze, festgehalten in seiner beschränkten und partikularen Gestalt, der Kritik, die das Nützliche an ihr übt, hilflos preisgegeben, während im Nützlichen das, was nun einmal ist, gegen seine Möglichkeit sich absperrt. Die Zeit ist vorbei, da man sich verschließen in die je eigene Aufgabe festmachen dürfte. Die Sache bedarf der Reflexion, welche die Sachlichkeit seiner Zeit sachfremd schalt. Wird dem Gedanken eilends die Legitimation abverlangt, wozu er nun gut sei, so stellt man ihn meist gerade an dem Punkt still, an dem er Einsichten zeitigt, die eines Tages unvorhergesehen auch einer besseren Praxis zugutekommen mögen. Der Gedanke hat nicht weniger seine eigene zwingende Bewegungskraft als die, wie sie aus der Arbeit am Material dem Künstler und gerade auch dem zweckgebundenen Künstler vertraut ist. Die Krise, die darin sich manifestiert, dass die konkrete Arbeit des Künstlers, er sei auf Zwecke geeicht oder nicht, kaum länger naiv, also in vorgezeichneter Bahn verlaufen kann, fordert vom Fachmann, er sei noch so handwerksstolz, dass er über sein Handwerk hinausblickt, um diesem zu genügen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal im Sinn der gesellschaftlichen Theorie. Er muss sich Rechenschaft ablegen vom Standort seiner Arbeit in der Gesellschaft und von den gesellschaftlichen Schranken, auf die er allerorten stößt. Drastisch wird das am Problem der Städteplanung, wo keineswegs nur bei Aufgaben des Wiederaufbaus architektonische Fragen und gesellschaftliche, wie die nach der Existenz oder Nichtexistenz eines gesellschaftlichen Gesamtsubjekts aufeinanderprallen. Dass keine Städteplanung zureicht, die an partikularen Zwecken anstatt einem gesamtgesellschaftlichen Zweck sich orientiert, bedarf kaum der Erläuterung. Die unmittelbaren praktischen Gesichtspunkte von Städteplanung fallen mit denen einer wahrhaft rationalen, von gesellschaftlichen Irrationalitäten freien, keineswegs zusammen. Es fehlt jenes gesellschaftliche Gesamtsubjekt, auf das Städteplanung es absehen müsste. Nicht zuletzt darum droht sie entweder chaotisch auszuarten oder die produktive architektonische Einzelleistung zu hemmen. Zum anderen jedoch verlangt die Architektur und jede Zweckkunst aufs Neue der verfemten ästhetischen Reflexion. Ich weiß, wie verdächtig vielen das Wort Ästhetik klingt. Viele werden dabei an Professoren denken, die mit zum Himmel erhobenem Blick formalistische Gesetze ewiger und unvergänglicher Schönheit aushecken, die meist nichts sind als Rezepte für die Anfertigung von ephemerem klassizistischem Kitsch. Fällig wäre in der Ästhetik das Gegenteil. Sie müsste eben die Einwände absorbieren, die sie allen Künstlern, die Künstler sind, suspekt gemacht hat. Machte die Ästhetik akademisch weiter, ohne die rücksichtsloseste Selbstkritik, so wäre sie schon verurteilt. Aber wie Ästhetik als integrales Moment der Philosophie darauf wartet, von der denkenden Anstrengung weiter bewegt zu werden, so ist die jüngste künstlerische Praxis auf Ästhetik angewiesen. Trifft es zu, dass Begriffe wie die des Nützlichen und Unnützen in der Kunst, die Trennung der Autonomen von der Zweckgebundenen, die Fantasie, das Ornament, abermals zur Diskussion stehen, ehe man, was man tut, zustimmend oder verneinend nach jenen Kategorien einrichtet, so wird Ästhetik zum praktischen Bedürfnis. Die übernächstliegende Aufgaben, hinausgreifenden Erwägungen sind ästhetische, auch wenn sie es nicht sein wollen. Es geht dabei so zu, wie Molières Monsieur Jourdain es erfährt, der im Rhetorikunterricht zu seinem Erstaunen lernt, dass er sein ganzes Leben lang Prosa gesprochen habe. Wird man indessen durch das, was man tut, zu ästhetischen Überlegungen genötigt, so überantwortet man sich bereits ihrer Schwerkraft. Ästhetische Überlegungen lassen sich nicht aus purer fachlicher Gediegenheit beliebig abbrechen und wieder herbeizitieren. Wer den ästhetischen Gedanken nicht energisch verfolgt, pflegt auf dilettantische Hilfshypothesen tappende Rechtfertigungsversuche pro domo zu verfallen. Im musikalischen Bereich hat einer der technisch kompetentesten Komponisten der Gegenwart, der in einigen seiner Werke den Konstruktivismus zum Extrem trieb, Pierre Boulez, die Forderung nach Ästhetik emphatisch angemeldet. Eine solche Ästhetik würde sich nicht anmaßen, Grundsätze dessen auszuposaunen, was an sich schön, darum auch nicht, was an sich hässlich sei. Allein durch solche Behutsamkeit schon würde das Problem des Ornaments in verändertes Licht gerückt. Schönheit heute hat kein anderes Maß als die Tiefe, in der die Gebilde die Widersprüche austragen, die sie durchfurchen und die sie bewältigen, einzig indem sie ihnen folgen, nicht indem sie sie verdecken. Bloß formale Schönheit, was immer das sei, wäre leer und nichtig. Die inhaltliche verlöre sich im vorkünstlerisch-sinnlichen Vergnügen des Betrachters. Schönheit ist entweder als Resultante eines Kräfteparallelogramms oder sie ist gar nicht. Veränderte Ästhetik, deren Programm sich desto deutlicher umreißt, je dringender das Bedürfnis nach ihr zu spüren ist, würde auch nicht mehr, wie die traditionelle, den Begriff der Kunst als ihr selbstverständliches Korrelat betrachten. Der Begriff der Kunst ist ausgefranst. Die einzelnen Künste spielen aus sich heraus ineinander. Ich nenne nur die Funktion, welche das Montageprinzip aus triftigen Gründen auch in der sogenannten autonomen Literatur annimmt. Ästhetisches Denken heute müsste, indem es die Kunst denkt, über sie hinausgehen und damit auch über den geronnenen Gegensatz des Zweckvollen und Zweckfreien, an dem der Produzierende nicht weniger leidet als der Betrachter.